Father in heaven, we thank you for your word. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. For unseen realities. Für unsichtbare Realitäten. That are described here. Die hier beschrieben sind. And we pray that in these last days. Und wir beten, dass in diesen letzten Tagen. Before you return. Bevor du wiederkommst. That we would be found faithful. Dass wir treu erfunden werden. Filled with your word. Gefüllt mit deinem Wort. Bless these thoughts, I pray. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Matthew chapter 12, starting with verse 25. Matthäus 12, beginnend mit Vers 25. And knowing their thoughts, Jesus said unto them. Da aber er ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen. Any kingdom divided against itself is laid waste. Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. And any city or house divided against itself will not stand. Und jede Stadt und jedes Haus, die mit sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen. That includes any church. Und das inkludiert natürlich auch jede Kirche. Any family. Jede Familie. Any kind of organization that's divided against itself cannot stand. Jede Art von Organisation, die in sich selbst entzweit ist, wird nicht stehen. That's why 1 Corinthians chapter 3. Deshalb steht auch im 1. Korinther 3. Says, if you destroy the church, wenn du die Kirche zerstörst, in verse 17, Vers 17, if any man destroys the temple of God, wisst ihr nicht, dass wenn jemand den Tempel des Gottes verdirbt, God will destroy him. Den wird auch Gott verderben. What a warning, huh? Das ist eine deutliche Warnung. For the temple of God is holy, denn der Tempel Gottes ist heilig. And that is what you are. Und der seid ihr. God doesn't like division. Gott will keine Entzweihung. He doesn't like attitudes. Er mag keine schlechten Einstellungen, divide. Die trennen. And I'm not preaching against anything in particular. Und ich predige jetzt nicht gegen etwas Spezielles. Get any phone calls this week from any parents or anything, or, ich habe nicht irgendwelche Anrufe wives. Bekommen von irgendwelchen Familien oder sonst irgendjemandem. Just was thinking of this text this week. Ich habe nur diese Woche über diesen Text nachgedacht. Any kingdom divided against itself is laid waste. Jedes Königreich, das sich mit selbst entzweit ist, wird verwüstet. Any city or house divided against itself will not stand. Und jede Stadt in sich selbst entzweit kann nicht stehen. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. Wenn Satan gegen sich selbst entzweit ist, wird er selbst zerstört. How then will his kingdom stand? Wie wird dann sein Königreich stehen? Satan's kingdom is united. Satans Königreich ist vereint. Probably far more united than a lot of churches. Wahrscheinlich viel vereinigter als viele Kirchen. Verse 27. Vers 27. If I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? Und wenn ich durch den Beelzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? For this reason, they will be your judges. Darum werden sie eure Richter sein. You see, they accused Jesus of casting out demons through the prince of demons. Sie haben Jesus ja vorgeworfen, dass er Dämonen austreibt, weil er ja selbst ein Dämon wäre. Verse 28. But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. And how can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man? Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? And then he will plunder his house. Und dann wird er sein Haus berauben. Here's our verse tonight, verse 30. Da ist nun unser Vers, Vers 30. He who is not with me is against me. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. He who does not gather with me scatters. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Let's skip down to verse 34. Vers 34. You brood of vipers. Ihr Otternbrut. How can you, being evil, speak what is good? Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Here's our second principle. Zweites Prinzip. For the mouth speaks out of that which fills the heart. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. So here's a question, what is filling our heart? Und nun ist die Frage, was füllt unser Herz? And what should be filling our heart every day? Oder was sollte unser Herz füllen jeden Tag? Our mouth will reveal what is filling our heart. Und somit wird unser Mund offenbaren, was im Herzen sich abspielt. Verse 35. Vers 35. The good man brings out of his good treasure what is good. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. And the evil man brings out of his evil treasure what is evil. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens hervor. You like that word, evil treasure? Möchtest du dieses Wort böser Schatz? Psalm 119, verse 11. Und im Psalm 119, Vers 11. Ezra said this. Sagte Ezra. I have treasured your word in my heart. Ich habe dein Wort wie einen Schatz aufbewahrt. That I might not sin against thee. Damit ich ja nicht gegen dich sündige. There's our principle tonight. Und da ist unser Prinzip. I have treasured my word in your heart. Ich habe mein Wort, dein Wort in meinem Herzen als Schatz aufbewahrt. So that I might not sin against you. Damit ich nur ja nicht gegen dich sündige. We have to be in the word. Wir müssen das Wort Gottes lesen. If the word is not filling our hearts. Wenn nicht das Wort Gottes unser Herz füllt. I used somebody's bathroom this week. When I was visiting them. Diese Woche habe ich jemandens Klo benutzt. And it was wonderful to look to the right and find a Bible. Und es war sehr schön anzusehen, dass man zur rechten eine Bibel findet. That's wonderful. This is a blessed home. Das ist ein gesegnetes Zuhause. Blessed home. I mean, to find a Bible in the bathroom is a blessing. Also eine Bibel am Klo zu finden ist ein Segen. I have for example the Jewish New Testament on tape. Ich habe das jüdische Neue Testament auf Kassetten. And it's wonderful to hear the New Testament spoken in English. Und es ist schön, eben das Neue Testament in Englisch gesprochen zu hören. With certain Hebrew words dispersed through it. Mit bestimmten hebräischen Begriffen drinnen einverwoben. Yeshua, all these wonderful words. Alle diese wunderschönen jüdischen Worte. Always being filled with the word. Immer gefüllt zu sein mit from dem Wort every Gottes. Side. Von jeder Seite. Right? For the mouth speaks of that which fills the heart. Denn der Mund spricht von dem, womit das Herz gefüllt ist. But is it worth it? Aber ist es wert? Oh, now you want me to have Bible tapes in the car? Jetzt soll ich sogar Bibel hören im Auto. How far will this go? Wie weit wird das noch gesponnen until werden? The heart is filled. Ja, bis das Herz gefüllt ist. Colossians 3:16. In Kolosser 3:16. Let the word of Christ dwell in your hearts richly. Christi reichlich in deinem Herzen wohnen. What will that make me become? Was wird dann werden aus mir? An intellectual Christian? Ein intellektueller Christ? Not if it dwells by faith. Nicht dann, wenn es im Glauben wohnt. Will it make me become legalistic? Werde ich dann legalistisch? Not if my reference point is the cross. Nicht, wenn mein Bezugspunkt Christus ist. Let the word dwell richly. Also lasst das Wort reichlich in euren Herzen wohnen. Verse 36. Vers 36. Back to the evil treasure. Und nun zum bösen Schatz noch ein Some Wort. Some people have an evil treasure. Manche Leute sammeln einen bösen Schatz. In the secrets of their heart. Im heimlichen Ecken ihres Herzens. There's their personal treasure of their own principles. Da haben sie ihren persönlichen Schatz, ihre eigenen Prinzipien. Their own statutes. Ihre eigenen Richtschnüre. I know what the Bible says. Ich weiß, was die Bibel sagt. But I believe. Aber ich glaube. This. Das. Is a treasure. Das ist ein Schatz. An evil treasure. Ein böser Schatz. Opposed to what God says. Der sich gegenüber dem Wort Gottes auflehnt. Und es ist offensichtlich from the evil secret treasure, von dem bösen geheimen Schatz, which God will expose in Romans 2:16, den Gott offenbaren wird in Römer 16. When we stand before the Lord, it says on that day, wenn wir vor dem Herrn stehen, steht auf dem Tag, he will reveal wird er offenbaren the secrets of men's die Geheimnisse der Herzen der Menschen. Paul said, "Through my gospel." Durch meine Evangelium. Wow. So, verse 36. Vers 36. But I tell you that every careless word that people speak, ich sage euch aber, dass jedes unnütze Wort, das sie reden, they shall give an accounting for in the day of judgment. Dass sie Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. For by your words you will be justified. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt. And by your words you will be condemned. Und ebenso auf deinen Worten wirst du auch verdammt werden. How important are our words? Und deshalb, wie wichtig sind unsere Worte? Okay, back to verse 30. Vers 30. He who is not with me is against me. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. He who does not gather with me scatters. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Now go back to Romans 2 and we'll continue from last week. Jetzt werden wir uns Römer 2 zuwenden und fortfahren, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Okay, Matthew 7, Jesus in verse 1 and 2 said, in Matthäus 7, 1, 2 steht, judge not, richte nicht, lest you be judged, damit du nicht gerichtet wirst. A judgment is a verbal pronouncement. Ein Gericht oder ein Richten ist ein verbales Aussprechen eines Gerichtes. Das kann auch nur mental sein. But it's more powerful when it's verbal. Aber es ist kräftiger, wenn es ausgesprochen wird. I am concluding something about someone. Ich ziehe einen Schluss über jemanden. With absolute finality. Mit einer absoluten Entschlusskraft. Which only God can do. Das ja nur Gott tun kann. So when I judge someone, also wenn ich jemanden richte, I'm playing God. Dann spiele ich Gott. And what I'm saying is, und was ich sage ist, I know their heart. Ich kenne ihr Herz. I know where they're at. Ich kenne sie genau, ich weiß, wo sie sind. Around. Ich bin alt genug. I'm no fool. Ich bin kein Narr. They're not interested in God. Die sind nicht an Gott interessiert. I can discern their capacity. Ich kann ihre Kapazität einteilen. And we make them no longer a candidate for the goodness of God. Und somit entziehen wir sie der Güte Gottes. We have stepped into the seat of God. Wir haben nun den Führersitz Gottes übernommen. And we have made a final conclusion about somebody. Und wir haben eine endgültige Entscheidung über jemanden getroffen. Like the older brother did in the story of the prodigal son. Wie zum Beispiel der ältere Bruder in der Geschichte des verlorenen Sohns. My brother. Mein Bruder. Takes his inheritance. Nimmt sein Erbe. And goes out with the prostitutes. Und verschwendet es mit den Prostituierten. And you take the fatted calf and kill him for my brother? Und du benutzt das gemästete Kalb und schlachtet es für meinen Bruder? Yeah, but he was lost and now he's found. Ja, aber er war verloren und er ist wieder gekommen. See, the older brother already judged his younger brother. Der ältere Bruder hat den jüngeren schon gerichtet. He was no longer a candidate for the grace of God. Und er war für ihn nicht mehr ein Kandidat der Gnade Gottes. Now watch this and we'll tie the two together. Und jetzt beobachtet und wir werden diese beiden zusammenknüpfen. Verse 1, chapter 2, again, Romans. Römer Kapitel 2, Vers 1. Therefore you have no excuse, every one of you who passes judgment. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, der da richtet. There's a difference in discerning and judging. Es ist ein Unterschied zwischen Erkennen und Richten. Discernment means to examine. Etwas erkennen heißt etwas untersuchen. A present condition. Einen gegenwärtigen Zustand beobachten. But it doesn't mean that the condition has to stay like that. Aber das heißt ja nicht, dass dieser Zustand so bleiben muss. Right? Like in Proverbs 24. So wie in Sprüche 24. It says, I went into the field. Ich ging in das Feld. Of the sluggard. Als von dem Faulen. And everything was broken down. Und alles war verwildert. But he didn't necessarily have to judge the person. Aber somit muss man den Menschen ja nicht richten. I don't know why he's a sluggard. Ich weiß nicht, warum er faul ist. Maybe he's retarded. Vielleicht ist er behindert. Maybe, I don't know. Vielleicht, ich weiß es nicht. I can examine the effects of it. Aber ich kann sehr wohl den Effekt the whole beobachten. Garden is broken down. Der ganze Garten ist verwildert. I can examine, ich kann untersuchen, but not make a final conclusion. Und doch nicht zu einem richtenden Entschluss kommen. On what God can do. Nämlich dem, was Gott tun kann. Okay, let's read on. Lass uns weiterlesen. For in that you judge another, you condemn yourself. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. For you who judge, practice the same things. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. But do you suppose this, O man, denkst du aber dies, O Mensch, when you pass judgment on those who practice such things and do the same yourself, der du die richtest, die solches tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst, that you will escape the judgment of God? Now this is speaking to unsaved people. Das spricht nun zu ungeretteten Menschen. Who are trusting in their own righteousness. Die ihre eigene Gerechtigkeit erheben. This is like the Pharisee in Luke chapter 18. Das ist so wie der Pharisäer in Lukas 18. But in principle, aber im Prinzip, it of course applies to us. Lässt sich das auf uns anwenden. And the judgment here is then actually chastisement. Und dann ist das Gericht die Züchtigung. No condemnation for us, keine Verdammnis für uns, but consequence, aber eine Konsequenz in time and in eternity. In der Zeit und auch für die Ewigkeit. And here's the point, verse 4. Und jetzt geht's um den Punkt Vers 5. Vers 4. Do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? When I started singing in the band, als ich in der Band begonnen habe zu singen, about 10 years ago, vor ungefähr 10 Jahren, when did Pastor Brent come to the church? Wann ist Pastor Brent gekommen? About, is Adela here? 91, 92. So we started the band 1 year before he got here. So I've been singing in our country band for about 12 years. Also ich habe ungefähr 12 Jahre in unserer Band gesungen. And I was the lead singer. Ich war der and lead singer. My wife singing the girls' part, and we had backup singers like Joseph and different people. Und wir hatten noch Hintergrundsänger wie den Josef und andere. Pastor Brent. We're having a good time. Also es war super. Everything was so much fun. Und alles war sehr viel Spaß. Until we did one thing. Bis wir eines unternommen haben. We recorded ourselves. Wir haben uns selbst aufgenommen. Somehow that was a big mistake. Irgendwie war das ein großer Fehler. And we were so excited to listen to ourselves. Und wir waren so aufgeregt, uns selbst zuzuhören. Until we pressed play. Und bis wir dann den Abspielknopf gedrückt haben. And then everything was revealed for what it really was. Und dann wurde die Wahrheit ans Licht getragen. And it's a lot like the Christian life. Und ebenso ist das auch mit dem christlichen Leben. When the Lord plays it back, wenn der Herr das zurückspult, you know, and we're all ready to hear it, like, yeah, what did we sound like? Sind bereit zu sagen, ja, ich will das hören. Das hat sicher Lord, super geklungen. You really want to know? Du willst es hören? Yeah. Ja, das klingt sicher did gut. Did I do good? Hab ich? Ist doch gut gewesen, oder? You did real good. Ja, hör dir's an. Let me play it for you. Lass mich das dir vorspielen. And when the Lord plays it back, und wenn dann der Herr das spielt, whoa, are we gonna be surprised? Werden wir überrascht sein. Is that what I sounded like? So habe ich geklungen. Was that my attitude? Das war meine Einstellung. Is that what I did? Das habe ich gemacht. Is that what I thought? Das habe ich gedacht. Was that in the secret treasure of my heart? Das war in den versteckten Kammern meines Herzens. Oh, I'm getting Gumby legs here. Ich kriege Gummiknie. I'm getting sick here, Lord. Please. Es wird mir ganz schlecht. I need a healing. Ich brauche eine besondere Heilung. When I listened to the first song, als ich das erste Lied gehört habe, das wir aufgenommen haben, I counted, habe ich gezählt, over 20 times, mehr als 20 Mal, where my voice went flat on a note, wo meine Stimme den Ton versagt hat. Right? It was like heroes come in every shape and size, making special sacrifices for others in their eyes. Right? It was like, and I couldn't believe my ears. I thought, that's not me. Nein, nein. Das Aufnahmegerät hat einen Fehler. Das bin nicht ich. Who's singing the harmony on that? Wer singt die Harmonie? That's you. Das bist du. That's my voice. Das ist meine Stimme. And no matter how hard I tried, und wie sehr ich auch versuchte, I could not. I tried again. Ich hab's nochmal versucht. It was like, let's do a different song, you know? Das ist wie wenn man ein anderes Lied hört. It's that same old love. Like, what is the problem? Wo ist das Problem? And I was making one big mistake. Ich habe einen großen Fehler gemacht. And that was, I was not using this principle. Ich habe dieses Prinzip nicht benutzt. Of Matthew 12:30. Matthäus 12:30. If you are not gathering, you are scattering. Wenn du nicht zusammen holst, dann, dann zerstreust du. If you are not for me, wenn du nicht für mich bist, you are against me. Dann bist du gegen mich. Watch this. Noch herzu. If you don't know you're in tune, wenn du nicht weißt, dass du im Gleichklang bist, you are out of tune. Dann bist du automatisch nicht im Gleichklang. How do you discern that you're out of tune? Und wie erkennst du das? Because you can hear it? Weil du es hörst? No. Nein. Because you conclude it. Weil du es schließt. How do I know that I'm off in my attitude? Woher weiß ich, dass ich in meiner Einstellung falsch liege? Because I can sense it. Weil ich es spüre? No. Nein. Because you conclude it. Weil du es schließt. And how do you conclude that your attitude is not right? Und wie erkennst du, dass deine Einstellung nicht richtig liegt? By asking yourself. Indem du dich fragst. Do I have perfect peace from God that my attitude is correct? Habe ich perfekten Frieden von Gott, dass meine Einstellung richtig ist? Do I hear the tone so that I smile? Höre ich diesen Grundton, dass ich lachen kann? Heroes come in every shape and size. Is that in? War das in Ordnung? Heroes come in every shape and size. Is that pretty good? Das war das okay? Yeah, thank you. Right. And like you have to hear, you have to like listen for it. Du musst zuhören. And you have to like hear the little bell ring. Dingle, dingle, dingle, du musst dingle, diese dingle. Kleine Glocke hören. Like heroes come in every shape and size. Dingle, dingle, dingle, dingle. When it's pretty close, nobody's perfect, but when it's very close. Also wenn es nahe an der Wahrheit klingt. There's a little dingle, dingle, dingle in your heart that says, I hit it. I'm almost positive I hit it. Dann hörst du diese kleine Zimbel klingen. But if you're not thinking like that, aber wenn du nicht so denkst, and you're just kind of going along, und du gehst einfach so dahin, assuming the opposite, indem du das andere erwartest, well, if I'm not against him, then I'm for him. Wenn ich nicht gegen ihn bin, dann muss ich ja für ihn sein. Well, if I don't hear that I'm out of tune, I must be in tune. Das heißt, wenn ich nicht deutlich höre, dass ich außerhalb der Note singe, muss ich ja die Note singen. That's the principle I lived by. Das war das Prinzip, nach dem ich gelebt If habe. I don't feel I'm out of tune, wenn ich nicht glaube, dass ich draußen bin aus I'm der in tune. Stimmlage, muss ich in der Stimmlage sein. Until we play the tape. Bis wir dann die And Kassette then you realize, spielen. Und dann erkennst du, something's wrong. Etwas ist falsch. My foundational principle is wrong. Meine grundlegenden Prinzipien sind falsch. Let me reverse it. Lasst mich das umformatieren. If I don't know I'm in tune, wenn ich nicht überzeugt bin, dass ich den Ton genau singe, I will assume, I will conclude, werde ich daraus schließen, and this I can conclude, und das kann ich schließen, right? I will conclude that I'm out of tune. Kann ich schließen, dass ich außerhalb des richtigen Tones bin? So, also, we will be judged by every word that comes out of my mouth. Wir werden gerichtet werden nach jedem Wort, das unseren Mund verlässt. And let the words that I speak, und lass die Worte, die ich spreche, be the measuring stick, lass den Maßstab sein, to whether they are right according to what the Lord speaks. Dass sie gemäß dem sind, was der Herr spricht. And when I speak the truth in love, und wenn ich die Wahrheit in Liebe spreche, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dann klingelt die Zimbel. And my conscience bears witness, und mein Gewissen zeugt in mir. Romans 8, 16, in Römer 8, 16. And Philippians 4, 6 and 7. Und Philipper 4, 6, 7. The peace of God overshadows my heart. Und der Friede Gottes kommt in mein Herz. Dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, and I know I'm right on. Und ich weiß, ich bin genau mit meiner Marke im Ziel. This is what the Lord would speak. Das würde der Herr auch sagen. Wow, the word was in my mouth. Das Wort war in meinem Mund. Colossians 3:16. In Kolosser 3:16. Let the word of Christ dwell in your heart richly. Lass das Wort Gottes reichlich in deinem Herzen wohnen. Let it fill the treasure chest of my soul. Lass es deine Seele füllen. And then in situations. Und in Umständen. Let's see what I speak forth. Lass mich sehen, was da rauskommt. Wow, this is like really convicting here. Und das ist sehr überwältigend, überzeugend. But James says this in James 3. Aber Jakobus sagt das in 3. If a man can control his tongue, wenn ein Mann seine Zunge nicht hüten kann, he's a perfect man. Wenn er sie hüten kann, ist er ein perfekter Mensch. Can control your tongue, wenn du deine Zunge kontrollieren then kannst, you really can be confident when you stand before the Lord. Kannst du zuversichtlich sein am Tag des Gerichts. Because out of the treasure of your heart, your tongue will speak. Denn aus dem Schatz deines Herzens wird deine Zunge sprechen. And I think we can definitely not underestimate. Und ich glaube, wir können nicht unterschätzen, how much we should fill that treasure chest. Wie sehr wir diese Schatzkammer füllen sollen. Have a little Bible in your bathroom. Hab eine kleine Bibel in deinem Klo. If you have a car, have a little Bible in your glove compartment. Wenn du im Auto bist, hab eine kleine Bibel in deinem Compartment. If you get stuck at a red light, Handschuhfach. Wenn du eben rot, wenn es rot liegt, just open up and read one verse. Dann öffne die Bibel und lies einen Vers. A constant intake. Ein konstanter Einfluss. When the treasure chest is filled, und wenn diese Schatzkammer gefüllt ist, your mouth will begin to reveal it. Werden die den Mund das offenbaren. Because, weil the Lord will judge us for every careless word, der Herr wird uns richten für jedes sorglose Wort, out of our mouth, das unseren Mund verlässt. It won't be a judgment of condemnation, es wird sicherlich keine Verdammnis sein, but it will be an examination at the Bema Seat, aber es wird ein Durchleuchten, eine Evaluierung sein. And it will be a sad thing, und es wird traurig sein, when many of my words are burned up with wood, hay and stubble, wenn viele meiner Worte mit Heu verbrannt werden. So we don't judge people. Also richten wir die Leute nicht. And this is the thought. Und das ist der Gedanke. How do I know I'm not judging people? Woher weiß ich, dass ich Leute nicht richte? Well, if I'm not judging them, wenn ich sie nicht richte, I can assume that I'm loving them. Dann kann ich annehmen, dass ich sie liebe. Are you sure? Bist du sicher? Are you sure? Bist du ganz sicher? Well, I'm not judging them. Ich richte sie ja nicht. So I can assume that I'm loving them. Also nehme ich wohl an, dass ich sie liebe. No, you're making the same mistake I made with the music. Du machst denselben Fehler, den ich damals gemacht habe. You're saying, du sagst, well, if I'm not against him, wenn ich nicht gegen ihn bin, I'm for him. Dann bin ich für ihn. And the Lord said, no. Nein, sagt der Herr. If you are not for me, wenn du nicht für mich you bist, are against me. Bist du schon gegen mich? There's no neutrality in this. Es gibt hier keine Neutralität. And there's no neutrality between judging people. Und es gibt keine Neutralität in Bezug auf Richten. And building them up. Oder im Gegensatz sie aufzubauen. If I'm not building people up, wenn ich Leute nicht aufbaue, then I can assume, dann kann ich annehmen and rightly conclude, und rechterweise schließen, that I am judging them, dass ich sie richte. Though I don't feel it. Obwohl ich es nicht notwendigerweise fühle, I would swear on the Bible that I'm not doing it, und ich würde auf die Bibel schwören und sage, ich mache das nicht. But when the Lord plays the eternal tape recorder, aber wenn der Herr den ewigen Kassettenrekorder rückspult, willst du dir zuhören? Through the eternal filter of my justice? Durch den ewigen Filter meiner Gerechtigkeit? Nein. Yeah, you gotta listen to this. Das musst du dir anhören. And then suddenly it's like, is that me? Und dann hörst du dich selbst und du fragst dich, bin das is ich? That me? Das bin ich. That's you. Exakt, das bist du. How could that have happened? Wie kann das passiert sein? You made a wrong assumption. Du hattest eine falsche Grundlage. You should have assumed, du hättest annehmen sollen, that unless you are edifying, dass wenn du nicht aufbaust, then you are already judging. Dann richtest du schon. You should have assumed that neutrality, du solltest geschlossen haben, dass Neutralität is already against me. Ist schon gegen mich. Right? So this kind of a passive kind of flowery milky kind of Christianity. Diese passive, milchig, blumige Christentum. This kind of floating through. Das sich so durchlaviert. Trusting its own human goodness. Das seiner eigenen menschlichen Güte vertraut. It's not going to make it. Wird es nicht schaffen. It's like the person who sings maybe on the worship team. Das ist vielleicht wie jemand, der am Anbetungsgottesdienst singt. And just assumes. Und er nimmt an. Just assumes that. Stellt sich vor. Of course, my voice is always in. Meine Stimme ist immer perfekt. And you falsely assume. Und du schließt falsch. Because it's the people who are concentrated. Weil es sind die Leute, die konzentriert sind. And listening for that tone. Und die auf diese Zimbel hören. And when they hear it, they know it. Und wenn sie es hören, dann wissen sie and es. And when we're edifying, the Holy Spirit bears witness. Und wenn wir aufbauen, dann haben wir auch das Zeugnis des Heiligen Geistes now, bei uns. Deuteronomy 7:22. 5. Buch Moses 7:22. The Lord says, sagt der Herr, I will remove the nations before you. Ich werde vor euch die Nationen austreiben. But little by little. Aber Stück für Stück. It's progressive. Das ist progressiv. Because if I remove them all at once, denn wenn ich sie alle auf einmal entferne, then the beasts of the field are going to consume everything. Dann werden die Tiere des Feldes kommen und alles vernichten. You don't have enough people to inhabit the land yet. Genug Menschen, das Land zu kontrollieren. And if we wipe out all the nations, all the animals are going to eat the people, and then there's going to be so many animals, you're going to have more problems. Und wenn wir alle Nationen ausrotten, dann habt ihr mit den Tieren so viel Probleme, dass es nichts wert ist. It's easier to control the Philistines than it is wild lions and coyotes. Es ist einfacher, die Philister zu kontrollieren als die wilden Tiere des Feldes. And the principle is that we're all learning this step by step by step. Das Prinzip ist, dass wir das alle lernen, Schritt um Schritt. And you can't even learn this all at once. Und du kannst das sicherlich nicht auf einmal lernen. But at least we can go in this direction. Aber zumindest können wir uns in die richtige Richtung and bewegen. To be convicted. Und überzeugt zu sein, even after years of being a Christian, selbst nach Jahren Christ zu sein, is okay. Ist okay. That's what Psalm 23:6 is all about. Das ist Psalm 23:6. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sicherlich werden mir Güte und Treue nachfolgen mein ganzes Leben. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde im Hause des Herrn wohnen für ewig. And if I confess my sin, und wenn ich meine Sünde bekenne, he is faithful and just to forgive me, ist er treu und gerecht mir zu vergeben, and cleanse me of all unrighteousness, mich zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, da klingelt die Zimbel. Oh, that feels good. Das klingt gut. Be anxious for nothing. Hab keine Sorge. And that includes your own limitations. Und das inkludiert deine eigene Bedrängnis. That includes the frustration of the words you speak. Das inkludiert die Frustration der Worte, die du aussprichst. Oh Lord, I'll never make it. Du sagst, Herr, ich schaffe I'll das nicht. I'll just never make it. I'm trying so long and it's so hopeless. Ich schaffe es nicht. Ich versuche es so lange und ich schaffe es nicht. But you said, aber du hast gesagt, be anxious for nothing, hab keine Angst, but in everything, aber in allem, through prayer and supplication, durch Gebet und Danksagung. And let's not forget the thanksgiving. Und lass uns nicht die Danksagung vergessen. Let everything be known unto God. Lass alles Gott vor Gott liegen. And the peace of God, und der Friede Gottes, that passes all understanding, wird deinen Verstand übersteigen, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dein Herz und deinen Sinn bewahren in Christus Jesus. Dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle. Da läutet die Zimbel wieder. Oh, that feels good. Oh, that feels good. Fühlt sich großartig an. Ooh, the Holy Spirit just bears with. Oh, der Heilige Geist zeigt davon und der Friede Gottes ist überwältigend. I know I'm right on right now. Ich weiß, das trifft den Punkt ins Herz. I can't go wrong confessing my sin. Ich kann auf jeden Fall nicht falsch liegen, meine Sünde zu bekennen. Oh Lord, you're the one who said, Herr, du hast gesagt, that you will not despise the sacrifice of a broken heart. Dass du nicht verachten wirst das Opfer eines zerbrochenen Herzens. Und hier ist mein zerbrochenes Herz. Dingle, dingle, dingle, dingle, dingle. Oh, I'm right on. Oh, das oh Lord. Tut gut. Hey, how are you doing? Wie geht's dir? Edifying words. Aufbauende Worte. Lukas 4:22. The Lord spoke in Nazareth. Der Herr sprach in Nazareth. All he did. Alles, was er getan hat, he opened up the text of Isaiah. Es steht, er öffnete das Buch. The scroll was brought to him. Die Rolle wurde gebracht. He stood in the synagogue. Und er stand in der Synagoge. The first time he's speaking. Er spricht das allererste Mal. In Nazareth. In Nazareth. He opens up the scroll. Und er öffnet die Schriftrolle. And finds the place where it's written. Und er findet den Ort, wo geschrieben steht. And the Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir. He begins to read it. Und er beginnt das zu He's lesen. Just reading the text. Und er liest nur den Text. And everybody's like, und alle hängen an seinen Lippen. Wow. And the Spirit of the Lord. Und der Geist des Herrn is upon me. Ist auf mir. Dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle. Everything is right. Und alles ist in Ordnung. And everybody senses it. Und alle verspüren es. He's just reading the text. He's not preaching. Just reading the text. Er liest nur den Text. Er predigt nicht. And then he closes the scroll. Und dann rollt er die Schrift zusammen. And says, "Today this has been fulfilled in your hearing." Und sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen erfüllt. People are like. Die Leute sagen. What gracious words. Was gnadenvolle Worte. Dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle. Mm. What gracious words. Welch gnadenvolle Worte. That little bell of the Holy Spirit. Diese kleine Zimbel des Heiligen Geistes. In the heart, in the conscience. Im Herzen, im Gewissen. Bearing witness. Das Zeugnis bringt. Dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle. Everything is right on the money. Und alles ist genau auf den Punkt gebracht. And I know that I know that I know. Und ich weiß mit vollster Überzeugung. I am in tune with God. Dass ich mit Gott auf einer Linie liege. Because the Holy Spirit bears witness. Denn der Heilige Geist bringt Zeugnis. I know this is right. Ich weiß, das ist richtig. Right? This is amazing to live like this. Und es ist unglaublich, so zu leben. But what about if I just live? Aber was, wenn ich lebe? And assume. Und ich nehme an. That I'm always in tune. Dass ich immer richtig liege. Then for probably most of the time I'm way out of tune. Dann sehr wahrscheinlich bin ich für die meiste Zeit völlig außerhalb dem Rahmen. Now living by this principle, wenn man gemäß dieses Prinzips lebt, in a matter of about a year and a half, maybe 2 years, in wahrscheinlich 2 Jahren, I went from being flat about 25 times per song, ging das von ungefähr am Anfang 20%, dass ich daneben lag, to going flat one time, dass es mir einmal nur passierte, einmal die falsche Note erwischt zu haben, entire concert of 17 songs, in einem gesamten Konzert von 17 Liedern. Because I had the tape. Weil ich hatte die Aufzeichnung. We did 17 songs in a row. Wir hatten 17 Lieder in einer Reihe. And I counted one time that I went flat. Ich habe es einmal gehört, dass ich den Ton nicht genau erwischte. What a difference. Was für ein Unterschied. Why? Warum? Because I assumed, weil ich angenommen habe, if I'm not in tune, wenn ich nicht im Ton liege, then I am out of tune. Dann singe ich falsch. And that gives you such a perspective. Und das gibt dir so eine Perspektive. When you're singing, wenn du singst, it gives you this concentration. Gibt es dir diese Konzentration. Every note that you're trying to hit, jede Ton, den du singen willst, you're waiting for this little, that's right, wartest du auf diese Rückmeldung, dass das stimmt. You're trying to land on the notes. That's du right. Du versuchst that's genau right. Die Note, yeah, right. Punkt zu erwischen. You're not just singing and assuming it's all right. Du singst nicht nur und erwartest, es wird alles schon okay and sein. The way we live our life, und die Art, wie wir unser Leben the leben. Words that we speak, die Worte, die wir sprechen. Behind closed doors. Hinter den verschlossenen Türen. Wow. To our wives or husbands. Zu unseren Frauen oder Männern. You know what I think? Weißt du was? I don't. I think it's a bunch of baloney. Ich glaube, das ist I don't agree with that. Out of the treasure of the evil heart. Ja, aus dem Herz des Schatzes Herz spricht man. Now it doesn't mean they have to agree with everything. Das heißt nicht, man muss mit allem übereinstimmen. It just means if you disagree, let it come from the treasure of your heart. Wenn du nicht übereinstimmst, lass es vom Schatz deines Herzens kommen. Do you know that was interesting what that preacher said on Sunday? Es war interessant, was der Prediger am Sonntag gesagt hat. Seeing he was the guest speaker. Wie wir erkennen, war er der Gastsprecher. I didn't actually agree, ich habe eigentlich nicht mit ihm übereingestimmt, weil der Herr das und das in dem Vers gesagt hat. But at least it was an interesting application. Aber es war zumindest eine interessante Anwendung. No judging. kein Richten. And whatever I examine is now in light of his word. Und was immer wir beurteilen, ist im Licht seines Wortes. And I can hear the dingle, dingle, dingle, dingle. Und auch hier kann ich die Zimbel hören. Even as I examine things. Selbst dann, wenn ich Dinge prüfe. Right? Because it says in 1 Corinthians 14. Weil es steht im 1. Korinther 14. That when the prophets were speaking. Wenn die Propheten sprachen. That they were to examine them. Dann sollten sie sie prüfen. How do you examine them? Habt ihr sie geprüft? Through the word. Habt ihr sie am Wort gemessen? And when they speak correctly, und wenn sie richtig sprechen, dingle, dingle, dingle, dingle, dingle, dann wird die Zimbel klingen. Wow. That's beautiful. Das ist wunderbar. And isn't it wonderful when someone comes and they speak? Ist es nicht wunderbar, wenn jemand kommt und spricht? And the reference point is right there. Und der Bezugspunkt passt. The cross. Das Kreuz Christi. Grace. Die Gnade. The glory goes to Christ. Die Herrlichkeit geht an Christus. And you think, und du denkst dir, right on the money. Das ist genau am Punkt. It couldn't be higher than that. Das könnte nicht klarer sein. And the Holy Spirit bears witness. Und der Heilige Geist bringt Zeugnis. And that little dingle in the heart. Und die kleine Zimbel läutet. And you say, this is right on. Und du sagst, das passt ganz genau. This is so right on. Und das ist so wunderbar. Ich liebe das. Amen. Amen. So, there's no condemnation in this. Es gibt keine Verdammnis. There's no condemnation at all. Es gibt absolut keine Verdammnis darin. But we will stand before the Lord one day. Aber wir werden vor dem Herrn stehen. And we can begin to fill the treasure. Und wir können beginnen, den Herzensschatz zu füllen. Let's close with this. Und lass uns damit abschließen. And see if you get a dingle, dingle, dingle, dingle. Und lass uns hören, ob du eine Zimbel im Herzen hörst. Let's not condemn ourselves by what comes out of our mouth. Lass uns nicht verdammen mit dem, was unseren Mund verlässt. Let's just let that be a signal. Lass es nur für uns ein Signal sein. That the heart needs to be filled. Dass das Herz gefüllt werden muss. Now I just heard a, da habe ich nur gerade ein gehört. Dingle, dingle, dingle, das ist auch ein Klingeln. Right, if you like this print, if you think this is right, just say dingle dingle. Watch this. Here we go. Wenn du glaubst, es ist in Ordnung, dann musst du sagen, let's not condemn ourselves. Lass uns nicht verdammen. Romans 8:1. In Römer 8:1. But let's let our mouth indicate. Aber lasst unsere Münder anzeigen. The condition of the treasure. Den Zustand unseres Schatzes. If the treasure's not good, und wenn der Schatz nicht gut ist, then let's start filling the treasure chest with that which is good. Dann lasst uns das Herz füllen mit dem, was gut ist. Dingle, dingle, dingle, dingle, dingle. See, that's, you just know it's right. Du weißt, das ist richtig. Right? Amen. Amen. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute for your word. Für dein Wort. So wonderful. Es ist so wunderbar. We pray that we would have such a desire. Wir beten, dass wir so einen Drang haben, to fill it, es zu füllen, fill our treasure chest with your word, unseren Schatz zu füllen mit deinem Wort, and to live by this high principle, und zu leben nach diesem Prinzip, that if we are not for you, wenn wir nicht für dich sind, then we are against you, dann sind wir schon gegen we dich. Pray that we'd be liberated, wir beten, dass wir befreit from werden subjectivity, von solch Aktivität, through that principle, durch dieses Prinzip. In Jesus' name. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.